Erster Michael ist ein großer Engel. Er hilft deinem Volk. Es kommt eine schwere Zeit. Es ist die schlimmste Zeit, seit es Menschen gibt. Dein Volk wird gerettet. Ihre Namen stehen im Buch. Zweiter, viele Tote werden wieder lebendig. Einige leben für immer. Andere haben Schande für immer. Dritter, kluge Menschen leuchten hell wie Sterne. Sie zeigen den guten Weg. Sie leuchten für immer. Vierter, Daniel, mach das Buch jetzt zu. Es ist für die Zeit am Ende. Viele suchen nach Wissen. Das Wissen wird groß. Fünfter, ich sah zwei andere Engel. Einer stand links am Fluss. Der andere stand rechts. Sechster, ein Engel fragte den Mann im weißen Kleid. Wann ist das Ende von diesen Wundern? Siebter, der Mann im weißen Kleid hob seine Hände. Er schwor bei Gott. Es dauert noch 3,5 Zeit. Dann ist alles fertig. Achter, ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Ich fragte, Herr, was passiert am Ende? Neunter, er sagte, geh, Daniel. Die Worte sind bis zum Ende geheim. Zehnter, viele Menschen werden gut und rein. Böse Menschen bleiben böse. Nur kluge Menschen verstehen alles. Elfter, das Opfer hört auf. Ein böses Ding steht im Tempel. Das dauert 1290 Tage. Zwölfter, ein Mensch ist froh, wenn er wartet. Er wartet 1335 Tage lang. Dreizehnter, geh nun deinen Weg bis zum Ende. Du wirst ruhen. Dann stehst du wieder auf. Du bekommst deinen Lohn.